Die Regierungsdelegation der Republik Äquatorial Guinea unter Leitung von Victor Krange Meire, Minister für Landwirtschaft, Viehzucht und Nahrungsmittel, traf am 7. August mit einer Maschine in Pyongyang ein.